Das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo. Wenn Sie bitte eintreten wollen, meine Herren. Ja, bitte lassen Sie das. Oh, Verzeihung. Achtung, Chef, da ist der... Verdammt noch mal, Lutz, kannst du nicht aufpassen? Ich hätte mich um einen Haar flach gelegt. Ich muss Sie wohl um Entschuldigung bitten. Ich hätte Sie auf die Schwelle aufmerksam machen sollen. Schwelle? Wo gibt's denn heute noch Türschwellen? Das ist, damit die Tür dichter schließt. Wegen der Schalldämmung, wissen Sie? Komisch. Ja. Herr Direktor Sauerwein legt nämlich besonderen Wert darauf, absolut ungestört zu sein. Ja. Sie können bitte dort drüben Platz nehmen. Ja, danke. Kommen Sie, Chef. Hier. Herr Rechtsanwalt Heuner wird gleich da sein. Er hat vor ein paar Minuten angerufen, er sei leider aufgehalten worden, werde aber sofort losfahren. Kann ich inzwischen etwas für die Herren tun? Kaffee vielleicht? Kaffee? Nein, danke. Im Augenblick wirklich nicht. Wie Sie wünschen. Was ist Lutz? Ist sie weg? Ja. Ach, meinst du, dass sie hören kann, was wir hier reden? Durch die Tür nicht, Chef. Red gefälligst kein Quatsch, Lutz. So schlau bin ich selber. Ich meine natürlich, ob hier vielleicht irgendwo Mikrofone versteckt sind. Wanzen. Falls du zufällig schon mal was davon gehört haben solltest. Guck dir mal um. Beeil dich möglichst ein bisschen dabei. Der Kerl kann jeden Moment kommen. Telefon ist okay, Chef. Na, und was ist mit der Gegensprechanlage? Mach schon, wir haben nicht viel Zeit. Keiner da, Chef. Was? Wieso denn das? Das gibt's doch gar nicht. Wie viele Telefone hat er denn? Nur das eine. Ja, und was für eins, mein Gott, nochmal. Lass dir doch nicht jedes Wort einzeln aus der Nase ziehen, Lutz. Dickes, fettes Ding mit 3 Dutzend extra Knöpfen und Schaltern und Blinklämpchen oder was? Nix, Chef. Einfach Hörergehäuse, Wählscheibe. Klein, super flach, matt weiß. Und der Schreibtisch? Wie sieht der Schreibtisch aus? Schwarz. Ja, groß. Riecht schon. Viele Schubladen. Groß, ja. Keine Schubladen. Einfach eine Platte mit 4 Beinen drunter. Weiter, weiter. Was hat er alles auf dem Schreibtisch? Außer dem Telefon, meine ich. Bloß ein riesen Aschenbecher. Auch mattweiß. Blödsinn. Ich habe ja keine Ahnung, was ein Direktor so alles braucht für seine Arbeit, aber eins braucht er auf jeden Fall dafür. Papier. Viel Papier. Sehr viel Papier sogar. Irrtum, Chef. Nicht ein Fitzchen zu sehen. Sag bloß. Es scheint ja doch noch eine Nummer größer zu sein, als ich dachte, dieser Direktor. Was hat sie nochmal gesagt? Wie heißt er? Wie? Vergessen. Oh, du lässt nach, Lutz. Du lässt entschieden nach. Vergessen kann ich mir leisten, du nicht. Was meinst du wohl, wofür ich dich bezahle? Sorry, Chef. Ach, sorry, sorry, sorry. Nimm dich lieber ein bisschen zusammen. Erst das mit der Schwelle und jetzt... Also was gesagt? Ah, hast du es eben gedacht? Ja. Wenn ich nicht mehr Interesse für die Weichteile von der Kleinen gehabt hätte, als für deinen Zuruf, wäre ich auch nicht gestolpert. Das war's doch, oder? Was soll ich dazu sagen, Chef? Was du dazu sagen sollst? Gar nichts, am besten. Es kommt ja doch nichts Gescheites dabei raus, wenn du den Mund aufmachst. Aber ich will dir mal was sagen, Lutz. Wenn du meinst, du könntest mich hier verkackeiern, dann hast du dich aber geschnitten, das sage ich dir. Aber Chef... Los, halt die Klappe und such weiter nach Wanzen. Oder nein, halt, lass es. Ja, so einen aufgeräumten Schreibtisch hat wie der, der arbeitet nicht mit sowas. Die Sorte hat andere Methoden. So, du kannst dich setzen. Nee, nicht neben mich, ja? Mir gegenüber. Ist taktisch besser. Hast du deine Pistole bei dir? Ja. Ja, das ist gut, das ist sehr gut. Die Sache hier gefällt mir irgendwie nicht so recht. Die ganze Atmosphäre, spürst du nichts davon? Wovon? Na, so ein Gefühl, als ob einem gleich die Decke auf den Kopf käme oder als... Ob irgendwo eine Bombe unhörbar am Ticken wäre. Aber naja, das kriegst du ja eben nicht mit. Dazu braucht einer einen 8. Sinn wie ich, wenn er das fühlen soll. Ich möchte verdammt nochmal wissen, was der Kerl eigentlich vorhat. Chef. Ja, du brauchst mir nicht zu sagen, was er am Telefon gesagt hat. Das weiß ich selber. Ich meine, was er wirklich von mir will. Das andere, naja, ist natürlich ganz interessant, aber... Chef, warum hat er uns eigentlich hierhin bestellt und nicht in seinem Büro? Sag mal, Lutz, fragst du dich das wirklich? Dann gib's dran, Lutz. Gib's dran und sei froh, dass ich dich nicht fürs Denken bezahle. Sonst wärst du nämlich schon draußen. Denk doch bloß mal ein klein bisschen nach. Er ist der Verteidiger von Rosa. Und ich bin für morgen als Zeuge geladen. Was meinst du, wenn der Staatsanwalt Spitz kriegt, dass er mit mir gesprochen hat? Ah, so ist das. Mein Mann ist er wirklich. Ja. Bitte, Herr Rechtsanwalt Heuner. Danke, liebes Kind. Die Herren sind schon da, wie ich sehe. Was sie nicht sagen. Entschuldigen Sie, aber ich hatte doch eigens angerufen, hat Ihnen Fräulein... Doch, hat sie. Aber wir wollen das doch nicht vormachen. Das war doch ein Trick, um mich ein bisschen schmoren zu lassen. Ja, gut, lassen wir das. Jetzt können Sie mir einen Kaffee bringen, Schätzchen. Ihnen auch, Herr Rechtsanwalt Heuner? Ja, danke, gern. Und Sie, junger Mann? Buttermilch. Da muss ich erst mal sehen, ob es das in der Kantine gibt. Sein zweitliebstes Getränk ist Asbach-Cola. Danke, ich werde es mir merken. Die Herren haben doch nichts dagegen, wenn ich mich hier hinter den Schreibtisch setze. Das ist doch nicht mein eigener... Bitte, das können Sie wegen mir und meiner Frau halten wie ein Dachdecker. Danke. Tja, Herr Lassberg, wenn ich zunächst... Moment mal! Finger weg! Ja. Okay, Chef. Nur Akten und so ein Kram. Sagen Sie mal was. Fällt Ihnen eigentlich ein? Herr Lassberg, hat Ihr junger Mann da den Verstand verloren? Also, nun passen Sie mal auf, Herr Rechtsanwalt, ja? Ich bezahle ihn dafür, dass er dafür sorgt, dass mir nichts passiert. Und wie er das macht, das ist letztendlich seine Sache, ja? Ich kann mich nicht um jede Einzelheit kümmern. Kann sein, dass er manchmal ein bisschen weit geht, aber die Verantwortung hat er. Er, verstehen Sie? Besonders, wenn es um Sachen geht, die man sehen muss, wenn man sie einschätzen will. Und ich kann nämlich nichts mehr sehen, Herr Rechtsanwalt. Oder sind Kollegen von Ihnen nicht ganz unschuldig? Schon gut, Herr Lassberg. Sie brauchen sich ja nicht gleich so aufzuregen. Für das, was meine Kollegen, wie Sie sie zu nennen belieben, auf dem Gewissen haben, da können Sie doch nicht gut mich verantwortlich machen. Tue ich ja auch nicht. Tue ich ja gar nicht. Aber sicher ist sicher, das müssen Sie auch verstehen. Wieso, was hat er denn erwartet, in meinem Aktenkoffer zu finden? Vielleicht eine auseinandergeschraubte Uzi oder Kalaschnikow oder ein paar Handgranaten? Weniger, Herr Rechtsanwalt, weniger. Waffen nicht. Aber Wanzen. Wanzen? Versteckte Mikrofone, falls Sie zufällig schon mal was davon gehört haben. Und wie wollen Sie sicher davor sein, dass ich kein Mikrofon unter meinem Schlips und keinen Rekorder in meiner Jackentasche habe? Besten Dank für den Tipp, aber daran hätten wir auch so gedacht. Zeig's ihm jetzt. Arme hoch, Beine auseinander. Hören Sie mal, es geht aber wirklich entschieden zu weit. Sie können doch nicht einfach... Ich rate Ihnen im Guten. Hören Sie mal zu, es ist besser, Sie machen, was er sagt. Lutz kann nämlich ganz schön unangenehm werden, wenn man ihm Schwierigkeiten macht. Na? Die stärkeren Bataillone sind voll auf Ihrer Seite, also gut. Ich füge mich aber unter Protest. Alles klar, Chef. Ja. So, kann ich mich jetzt vielleicht setzen oder haben Sie noch irgendwelche Wünsche? Chef? Ja, bitte. Ach so, nee, danke. Sie können sich setzen, wenn Sie wollen. Du auch, Lutz. Also bitte, ich höre. Also gut. Ich habe Ihnen ein Angebot zu machen. Fangen Sie doch nicht bei Adam und Eva an. Das haben Sie mir gerade schon am Telefon erzählt. Sie präsentieren mir Wellmann auf dem Silbertablett. Okay. Ich bin interessiert. Als wäre ich ja nicht hier. Soweit ist alles klar. Bloß, Sie machen das doch nicht umsonst. Sie wollen doch was dabei herausholen. Er fragt sich bloß was. Dreimal dürfen Sie raten. Einmal langt mir. Ich kann auch zwei und zwei zusammenzählen, oder? Also, Sie sind der Rechtsanwalt von Rosa. Und Rosa hat diese Mordsache am Hals. Also, zwei und zwei macht vier. Ich soll Ihnen helfen, Rosa da rauszupoppen. Fragt sich bloß wie. Liege ich richtig? Absolut. Na, sehen Sie. Und? Ich brauche Ihre Aussage. Was Sie nicht sagen. Bloß meine Aussage, mehr nicht? Ihr Sarkasmus ist gänzlich unangebracht. So. Ist er das? Sagen Sie mal, haben Sie überhaupt irgendwelche Gedanken im Kopf? Haben Sie sich vielleicht schon mal überlegt, warum ich von meinem Aussageverweigerungsrecht als Verlobter Gebrauch mache? Natürlich. Sie wollen meine Mandantin Rosa Weinberg schützen. Ah, und Sie als Verteidiger von Rosa, was wollen Sie? Sie wollen, dass ich aussage. Weil ich die Situation besser übersehe. Sie helfen Frau Weinberg mit Reden einfach wirksamer als mit Schweigen. Nur denken Sie doch mal, was für Fünfe nicht nach. Was kann denn dabei rauskommen, wenn ich aussage? Passen Sie mal auf, die Sache sieht doch so aus. Ich habe mit diesem, jetzt habe ich schon wieder vergessen, wie der Kerl überhaupt hieß. Hartmann. Mit dem habe ich also einen Termin ausgemacht. Rosa, meine Verlobte, Frau Weinberg, ihre Mandantin, fährt mich hin und führt mich auch rauf in 5. Stock. Dieser Vorzimmerdrachen nimmt uns in Empfang und meldet uns an. Wir rein. Was da drin passiert ist, weiß niemand außer mir und Rosa. Nach einer Viertelstunde ungefähr kommen wir wieder raus und hauen ab. Die Alte sitzt die ganze Zeit über im Vorzimmer. In der nächsten Viertelstunde geht keiner zu ihm rein, es kommt auch kein Telefonanruf. Dann kommt doch einer und sie will zu ihm durchstellen und er meldet sich nicht. Sie geht in sein Zimmer und er sitzt da hinter seinem Schreibtisch. Tot. Mit dem Einschussloch genau zwischen den Augen. Es muss mit dem Schalldämpfer geschossen worden sein, denn im Vorzimmer war nichts davon zu hören, richtig? Exakt. So. Ich kann es nicht gewesen sein, das mal sicher. Das merkt sogar ein Bulle, dass ein Blinder keiner schießen kann. Also, wer? Rosa, natürlich. Also, Frau Weinberg, meine ich. So, und überlegen Sie mal. Ich kann theoretisch zweierlei aussagen. Entweder, dass ich gehört habe, wie sie geschossen hat, dann ist sie drin. Oder, dass ich überhaupt keinen Schuss gehört habe, dann ist er auch drin. Denn dann heißt es natürlich, der Kerl ist ihr Beschäler und sowieso vorbestraft und lügt. Also, die packen sie. Ich kann sagen, was ich will. Da halte ich doch niemand leicht die Schnauze. Was glauben Sie, nützt das Frau Weinberg? Na, hören Sie mal. Ich gebe ihr psychologische Rückendeckung. Sie sieht, dass ich zu ihr halte und denen wenigstens nicht noch in die Hände arbeite. So oder so. Aber meinen Sie, das wäre gar nicht? Sehr viel jedenfalls nicht. Irrtum. Sie kennen da nichts von. Aber ich. Und ich sage Ihnen das eine. Wenn Sie erstmal in der Kiste sitzen und ich war 7,5 Jahre drin, dann ist es schon ein Unterschied, ob Sie sich sagen müssen, die Schweine haben dir alle einen reingetan, einer wie der andere, oder ob Sie sich sagen können, aber der und der, der hat wenigstens getan, was er konnte. Das ist gut und schön, wenn Sie wirklich für Frau Weinberg täten, was Sie tun könnten. Nur, das tun Sie ja gerade nicht. Moment mal. Ich sag nichts. Dann braucht sie bloß auch noch die Aussage zu verweigern. Tut sie. Na also, da bleiben doch bloß die Indizien übrig und die müssen Sie zerpflücken. Was glauben Sie wohl, was ich vorhabe? Nur dazu brauche ich eben Ihre Aussage. Na, hören Sie mal, das kapiere ich nicht. Also, das müssen wir schon mal ein bisschen näher erklären. Aber gern. Also, zur angenommenen Tatzeit waren nur Sie, Frau Weinberg und der ermordete Hartmann in dem Raum, in dem die Tat begangen wurde. Sie scheiden als Todesschütze selbstverständlich aus. Selbstmord war es erwiesenermaßen auch nicht. Wer bleibt als Täter übrig? Frau Weinberg. Führt kein Weg dran vorbei. Außer... Ja? Außer die Tatzeit, von der die Staatsanwaltschaft ausgeht, trifft gar nicht zu. Hören Sie bloß auf. Sie wollen doch nicht etwa sagen, dass dieser... wie hieß er doch gleich? Hartmann. Ja, der Hartmann. Dass der erst umgelegt worden ist, wie Rosa und ich schon wieder weg waren. Was sonst? Also, hören Sie mal, ich habe ja schon viel erlebt, aber das, da kommen Sie doch im Leben nicht mehr durch. Das soll Ihnen ein deutsches Gericht abkaufen. Warum denn nicht? Weil, also entschuldigen Sie mal, aber das ist doch kompletter Blödsinn. Da hätte ich von Ihnen aber wirklich was Besseres erwartet. Wie soll das denn einer geschafft haben? Einfach an diesem Vorzimmerdrachen vorbei. Das habe ich nicht gesagt. Aber meinen Sie, Vorzimmerdamen müssten nie aufs Klo? Na, das schon. Sehen Sie. Aber so leicht kann das doch einfach nicht sein. Da könnte ja einfach jeder unter irgendeinem Vorwand in den Bau rein, warten, bis das Vorzimmer leer ist und dann ganz offen durch die Tür den Kerl umnieten und verschwinden. Und es erfährt nie einer, wer es gewesen ist. Genau so ist es. Das gibt es Gott sei Dank immer noch. Wieso Gott sei Dank? Aus vielen Gründen. Besonders aber aus dem, dass mir sonst diese Verteidigungslinie abgeschnitten wäre. Sie sind ja verrückt. Sie sind ja total verrückt. Das glauben die Ihnen doch nie. Lernen Sie mich die Gerichte kennen. Doch. Doch, glauben Sie es mir. Wenn ich einen Aufhänger habe. Ihre Aussage. Meine Aussage? Was hat denn meine Aussage damit zu tun? Ich war einfach. Wenn Hartmann erst später erschossen worden ist, dann können Sie, als Sie mit Frau Weinberg bei ihm waren, keinen Schuss gehört haben. Stimmt? Ah, so ist das also. Ja. So ist das. Wenn ich Ihre Aussage habe, nehme ich die Vorzimmermadame in der Luft auseinander, bis sie selbst nicht mehr weiß, ob sie auf dem Klo war oder nicht. Und dann ist die Sache für Frau Weinberg gegessen. Einfach so. So, so. Einfach so. Und wenn ich den Schuss nun doch gehört habe? Ich weiß gar nicht, wo das Mädchen mit dem Kaffee bleibt. Ich glaube, ich gehe mal nachsehen. Hey, Sie, Moment mal, ich habe Sie was gefragt. So? Ich habe nichts gehört. Also das ist ja wohl das Allerletzte. Hast du das mitgekriegt, Lutz? Ist dir sowas schon mal passiert? Nee, Chef. Mir auch nicht. Aber was hat er vor? Was hat er bloß vor? Lutz, bist du ganz sicher, dass keine Wanzen im Zimmer sind? Sie haben vorhin gesagt, ich soll nicht weitersuchen, Chef. Deine Suche fällt jetzt weiter, aber ein bisschen Dalli, wenn ich bitten darf. Aber Wanzen. Stellt er sich vielleicht vor, ich würde kaum, dass er draußen ist, dir genau das erzählen, was er vorher nicht aus mir rausgekriegt hat. Wer so dämlich, kann er mich davon nicht halten, oder? Nee, der hat irgendwas anderes im Petto, bloß was. Was? Also, nehmen wir mal an. So, Kindchen, kommen Sie. Können Sie mit Ihrem Tablett an mir vorbei? Entschuldigen Sie, es hat ein bisschen länger gedauert wegen der Buttermilch. Die musste erst besorgt werden. Gut gekühlt ist es, Scheiß. Augenblick, Herr Rechtsanwalt Heuner. Ich komme sofort zu Ihnen. Bitte schön. Danke, mein Kind. Wenn Sie noch etwas brauchen sollten, können Sie mich anrufen. Hörer abnehmen und 7 wählen. Dann melde ich mich. Ja. Ja, also. Was ist, wenn ich aussage, dass ich den Schuss gehört habe? Warum sollten Sie das aussagen? Damit helfen Sie Frau Weinberg doch bestimmt nicht. Warum? Es könnte doch zum Beispiel sein, dass ich nicht so gerne ein Verfahren wegen Falschaussage am Hals hätte. Dann haben Sie den Schuss also gehört. Meinen Sie, wenn es so wäre, würde ich es Ihnen sagen. Aber es könnte doch sein. Oder? Sie wollen also ich sagen... Ich will gar nichts sagen. Aber meinen Sie nicht doch, es wäre besser, wenn ich weiter die Aussage verweigere? Tja, unter diesen Umständen... Was meinen Sie? Vielleicht denken Sie sich doch lieber was anderes aus und lassen mich aus dem Spiel, oder fällt Ihnen nichts mehr ein? Schon, aber ich muss Sie enttäuschen. Die Linie, die ich dann verfolgen muss, führt keineswegs an Ihnen vorbei, sondern bringt Sie im Gegenteil das Recht ins Spiel. Ja, eine nette kleine Aussageerpressung, oder wie nennt man das? Aussageerpressung? Im Gegenteil, ich würde Ihre Aussage jetzt nicht mehr annehmen und wenn Sie auf den Knien angekrochen kämen und mich darum anbetteln würden. Ach nee. Ach so, warum soll das jetzt laufen? Und wer soll mich daran hindern, morgen vor Gericht meine Klappe bis hinten hin aufzureißen? Sie selbst. Ich selber? Sie machen ja vielleicht... Ja, jetzt Sie selbst. In Ihrem eigenen Interesse. Oder legen Sie einfach Wert darauf, dass Sie noch im Gerichtssaal verhaftet werden? Die wollen ja wohl drohen, was? Passen Sie ja auf. Das ist schon anderen Leuten ziemlich schlecht bekommen. Ich denke gar nicht daran, Ihnen zu drohen. Ganz im Gegenteil. Ich gebe Ihnen nur eine Chance, Ihre zweite. Die erste, Ihre beste, haben Sie schon vertan. Ich rate Ihnen, nutzen Sie diese. Tauchen Sie unter. Verschwinden Sie. Was? Ich glaube, mich knutschen, ehrlich. Sie ticken wollen nicht ganz richtig, was? Ich gebe Ihnen nur einen guten Rat. Machen Sie es wie Wellmann. Der hat nicht schlecht dabei gelebt. Sogar besser, viel besser als vorher. Und nicht hier in unserer Drecksgegend im Süden. Im schönen Spanien. Hören Sie doch auf. Sie machen mich doch ganz krank zu den Senoritas. Nee, Postmahlzeit. Nichts für mich. Sie müssen es wissen. Dann bleiben Sie eben hier und tragen Sie die Konsequenzen. Aber sagen Sie hinterher nicht, ich hätte Sie nicht gewarnt. Gewarnt? Wovor? Wenn Sie morgen zu Ihrer Zeugenaussage vor Gericht erscheinen, werde ich nicht mehr Frau Weinbergs Verteidiger sein. Das macht mir aber Angst. Ein junger, sehr tüchtiger Kollege wird die Verteidigung übernommen haben. Er wird mich als Zeugen benannt und ich werde meine Aussage bereits gemacht haben. Na und? Ich habe es Ihnen ja schon gesagt. Man wird Sie noch im Gerichtssaal festnehmen. Ganz gleich, ob und wie und was Sie aussagen oder nicht aussagen. Ja, Sie können ja viel erzählen. Glauben Sie ja nicht, das sei leeres Gerede. Wenn ich das Gericht nicht davon überzeugen kann, dass Frau Weinberg gar nicht geschossen hat, dann muss ich es wenigstens davon überzeugen, dass sie zwar geschossen hat, aber nicht aus freiem Willen. Sondern als willenloses Werkzeug eines anderen, dem sie hörig war und dem sie sich nicht widersetzen konnte. Eines anderen, der die Tat selbst ausgeführt hätte, aber es nicht konnte, weil er zum Beispiel blind ist. Sie verdammtes Nein, ich tue Ihnen den Gefallen nicht. Kompliment, Herr Lassberg. Ihnen ist gerade noch rechtzeitig eingefallen, dass Sie mir selbst den Beweis für die Richtigkeit meiner Theorie liefern würden, wenn Sie jetzt Ihren jungen Mann auf mich hetzen würden. Nennen Sie mich gefälligst nicht immer junger Mann. Ich bitte vielmals um Entschuldigung. Na, wie steht's, Herr Lassberg? Haben Sie mir etwas zu sagen? Nee, kein Ton. Aber ich Ihnen. Frau Weinberg hatte überhaupt kein Motiv für die Tat. Die einzige Person, die eins hatte, waren Sie. Ach nee. Und warum ist dann bitte schön Sie des Mordes angeklagt worden und nicht ich? Weil ein berufsmäßiger Strafverfolger auf das Motiv pfeift, wenn er den Täter zu haben glaubt. Das kaufe ich Ihnen nicht ab. Und außerdem, Rosa hatte ein Motiv. Wenn einer eins hatte, dann Sie. Ach, da bin ich aber gespannt. Ach, stellen Sie sich doch nicht doofer, als Sie sind. Sie liebt mich, das ist es. Schließlich ist sie mit mir verlobt und nun versetzen Sie sich mal in ihre Lage, wenn Sie das können. Der Mann, den sie liebt, wird unschuldig verurteilt. Sie muss beinahe 8 Jahre auf ihn warten. Und als sie ihn schließlich wiederkriegt, ist er blind. So, nun kommen Sie. Und das soll ein Motiv dafür sein, einfach hinzugehen und einen Generalstaatsanwalt zu erschießen? Ach, für Sie natürlich nicht und für mich auch nicht. Und noch nicht mal für Lutz, aber für eine Frau. Haben Sie was gegen Frauen, Herr Lassberg? Was soll denn diese dämliche Frage nun schon wieder? Entschuldigung. Die Frage war vielleicht wirklich dämlich. Schließlich haben Sie Ihr Leben lang von den Frauen gelebt. Wie werden Sie bloß nicht unverschämt? Waren Sie bis zu Ihrer Inhaftierung vor 9 Jahren etwa nicht der ungekrönte King der Zuhälter in dieser Stadt und sind Sie heute nicht immer noch sehr gut drin in diesem Geschäft? Chef, sorry. Nee, lass mal, Lutz, lass mal. Sowas erlebt man besser anders, kalt, ganz kalt, eiskalt und glitzernd frisch, nicht wahr, Herr Rechtsanwalt? Ich verstehe nicht, worauf Sie hinaus wollen. Ah, nicht, Herr Rechtsanwalt, wirklich nicht? Sagen Sie mal, haben Sie je davon gehört, dass mir das, was Sie eben behauptet haben, je bewiesen worden wäre? Das allerdings nicht. Ja, und haben Sie schon mal was von einer sogenannten Unschuldsvermutung gehört? Ach. Ich sehe, Sie kennen sich aus. Ja, was halten Sie denn von einer netten kleinen Verleumdungsklage und einer Beschwerde bei der Rechtsanwaltskammer? Da kennen Sie sich nun anscheinend wieder überhaupt nicht aus. Wieso? Was wollen Sie damit sagen? Nichts weiter. Nur, dass Sie sich nicht auskennen. Sonst würden Sie das, was Sie angekündigt haben, nicht für eine ernstzunehmende Drohung halten. So. Können wir nun wieder zur Sache kommen? Chef, Nein, Lutz, ruhig. Ich lasse ihn reden. Er wird schon sehen, wie weit er damit kommt. Bitte, Herr Rechtsanwalt. Wenn ich Sie vorhin richtig verstanden habe, dann wollen Sie andeuten, dass Frau Weinberg in gerechter Empörung über das Unrecht, das die Justiz Ihnen angetan hatte, einen x-beliebigen Repräsentanten dieser Justiz niedergeschossen hat. Sozusagen, um ein Exempel zu statuieren. Naja, langsam geht Ihnen Seifensied auf. Aber die Idee zu dem Gespräch mit dem Generalstaatsanwalt Hartmann stammte von Ihnen, oder? Hat sie Ihnen das etwa gesagt? Nein. Es stimmt trotzdem. Die Idee war von mir. Ich will ja ein Buch über meine Erfahrungen im Knast schreiben. Deshalb hatte ich eine Reihe Interviews geplant. Ausgerechnet bei Generalstaatsanwalt Hartmann wollten Sie damit anfangen? Ja, wieso ausgerechnet? Er war genau der richtige Mann. Ich habe mich erkundigt. Und außerdem hätte er mir Empfehlungen für die nachgeordneten Stellen mitgeben können. Und als die Gelegenheit nun also einmal da war, da hat Frau Weinberg in ihrer weiblichen Emotionalität Sie genutzt. Das habe ich nicht gesagt. Nicht, dass sie es gemacht hat. Dass sie ein Motiv gehabt hat. Das ja. Das war man aber ganz klar auseinander. Während Sie als Mann mit Ihrer ruhigen, kaltblütigen Überlegenheit... Wieso können Sie das nicht sagen? Aber in der Sache richtig. Naja, so ungefähr schon. Gut. Aber wenn ich Ihnen nun sage, dass Sie etwas über Generalstaatsanwalt Hartmann wussten, wovon Frau Weinberg keine Ahnung hatte und auch heute noch nicht hat. Ich über diesen Generalstaatsanwalt und... Und was soll das bitte schön gewesen sein? Er war es, der letztlich die Verantwortung dafür trug, dass Sie zu Unrecht wegen Mordes verurteilt worden sind. Ah? Erinnern Sie sich doch mal zurück, wie das Verfahren gegen Sie in Gang gekommen ist. Meinen Sie, daran muss ich mich erst erinnern? Das vergesse ich nie im Leben. Vor 10 Jahren waren Sie... Ich will nicht wieder gegen die Unschuldsvermutung verstoßen. Sagen wir, Sie hatten damals in Ihrer Branche keine ernstzunehmenden Konkurrenten. Ihre Position war sozusagen marktbeherrschend, richtig? Aber muss das sein, dass Sie diesen ganzen kalten Kaffee wieder aufwärmen? Ich bin gleich zu Ende damit. Eines Tages tauchte unvermittelt dieser Wellmann auf. Irgendwo hier aus Süddeutschland, glaube ich. Aus Österreich, der typische Wiener Zuhälter. Also Sie machen es mir nicht ganz einfach, mich mit der wünschenswerten Neutralität auszudrücken. Wellmann fasste hier ziemlich schnell Fuß und es dauerte nicht lange, da fing er an, ihn, nun ja, ihren Marktanteil streitig zu machen. Es kam zu Auseinandersetzungen, an denen nicht selten mehrere Personen teilnahmen, nennen wir sie Mitarbeiter der einen wie der anderen Seite. Ja, eine harte, aber schöne Zeit. Damals hat das Leben noch Spaß gemacht. Ja, bis eines Tages aus dem Spaß ernst wurde. Sie und Wellmann trafen sich, weil die Auseinandersetzungen ins Aschgraue zu gehen drohten, zu einer Aussprache. Sie beide allein, an einer einsamen Stelle am Kanalufer. In der Aussprache kamen nur Sie zurück. Ja, weil Wellmann gar nicht gekommen war. Ja. Das haben Sie ja von Anfang an gesagt. Ja, weil es wahr war. Aber ich hätte wahrscheinlich besser gelogen. Wenn man die Wahrheit sagt, glaubt einem ja kein Mensch und schon gar kein Bulle und kein Gericht. Warum schreien Sie denn so? Ich weiß doch inzwischen auch, dass Wellmann noch lebt. Aber damals sah sein plötzliches Verschwinden ganz schön verdächtig aus. Das müssen Sie zugeben. Na, gar nichts muss ich zugeben. Das verdammte Schwein hat mich reingelegt. Und ich, Idiot, bin ihm auf den Leim gekrochen wie ein Nämpchen. Ich leg das Schwein um. Wenn ich ihn in den Finger kriege, ich leg ihn um. Chef, Schlauze, du Arsch! Ich... Okay, ich nehme das wieder zurück. Ich habe sowieso mehr als ein Abreagieren aufgefasst. Ich kann mir ganz gut vorstellen, wie es in Ihnen aussehen muss. Nein, nein, das können Sie nicht. Sie nicht und kein anderer. Niemand kann das. Sie glauben gar nicht, wie leid ich dieser blöde, mitfühlende Quatsche bin. Ich könnte... Entschuldigung, ich wollte mich schon wieder schreien. Na, was ist? Warum reden Sie nicht weiter? Nun machen Sie schon, reden Sie! Also zurück zu damals. Als Sie noch in der Dunkelheit am Kanalufer standen und auf Wellmann warteten, da war doch auf einmal die Polizei da. Ein guter Freund von Ihnen, wahrscheinlich Wellmann selbst, hat ihr einen Tipp gegeben. Ja, wer sonst? Sie versuchten zu flüchten. Ja, was hätten Sie denn gemacht? Gewartet, bis Ihnen einer über den Schädel zieht? Ich dachte natürlich, es ist ein Rollkommando von Wellmann. Verständliche Reaktion, aber verdächtig gemacht hat sie der Fluchtversuch trotzdem. Denn natürlich hat man sie gefasst. Sie widersetzten sich der Festnahme. Ja, leider. Das hätte man schon an meinem Anzug und meinem Schlips sehen können, das vorher überhaupt nicht gewesen. Die Beamten hatten Lampen dabei und fanden trotz der Dunkelheit fast sofort niedergetrampeltes Gras, ein blutiges Messer, ein paar blutverschmierte Handschuhe, ihre Größe. Eine Schleif- und Blutspur, die zum Wasser führte. Ja. Spätere Laboruntersuchungen ergaben, dass es sich bei dem Blut am Messer um das von Wellmann handelte, dessen Blutanalyse aus einem Vaterschaftsprozess genau bekannt war. Wellmanns Leiche wurde zwar nie gefunden. Ja, Kunststück. Wie sollte es ja auch. Aber dafür gab es eine einleuchtende Erklärung. Bis am nächsten Tag Taucher eingesetzt werden konnten, hatte bereits eine unbekannte Anzahl von Schiffen verschiedener Flaggen die Stelle passiert. Es ist bekannt, dass im Wasser treibende Leichen manchmal von Schiffen ein Stück mitgeschleppt und später wieder verloren werden, ohne dass irgendjemand etwas merkt. Als deshalb ihr Verteidiger vor Gericht verlangte, man hätte diesen Kanalabschnitt vorübergehend für den Schiffsverkehr sperren müssen... Das wäre noch nicht mal nötig gewesen, wenn sie bloß die Schiffe notiert hätten, die da vorbeigekommen sind. Aber die wollten doch gar nicht. Die hatten bloß Angst, dass sich hinterher herausstellt, dass da gar keine Leiche gewesen ist und sie müssen mich wieder laufen lassen. Ja, das haben die fein säuberlich, haben die dafür gesorgt, dass kein Mensch mehr feststellen kann, ob es nur eine Leiche gegeben hat oder nicht. Ich glaube, Sie sehen das ein bisschen einseitig, Herr Lassberg. Sie machen denselben Fehler wie so viele Bürger. Sie halten den Rechtsstaat für eine Farce. Sie glauben, die da oben und ihre Helfer, die könnten ihn jederzeit nach Belieben manipulieren. Da wollen Sie etwa behaupten, dass man ihn nicht manipulieren kann? Natürlich kann man, aber doch nicht so. Nicht indem die Polizei einfach Beweismittel unterdrückt. Nein. Das macht man ganz anders, viel subtiler. So, dass noch nicht mal die unmittelbar Beteiligten merken, was gespielt wird und vollkommen überzeugt sind, absolut korrekt gehandelt zu haben. Sie scheinen ja da allerhand von zu kennen. Und ob. Ich war mal Staatsanwalt. Und warum sind Sie es nicht mehr, wenn man fragen darf? Weil ich gemerkt habe, was gespielt wurde. Ah, da haben die Sie vor die Tür gesetzt. So leicht geht das auch nicht. Und außerdem... Nein, ich bin freiwillig gegangen. Und raten Sie mal, was der letzte Tropfen war, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Keine Ahnung, wer soll ich denn das wissen? Können Sie sich nicht denken? Was meinen Sie wohl, warum ich Ihnen das alles erzähle? Weil es Ihr Fall war, der mir damals den Rest gegeben hat. Mach doch keinen Quatsch. Sie können ja meineswegen Staatsanwalt gewesen sein, so viel Sie wollen. Aber mit meinem Fall haben Sie nichts zu tun gehabt. Das steht immer fest. Hören Sie mal. Ich habe die Akten von hinten bis vorne gelesen. Ich meine natürlich nicht die Akten, sondern die Fotokopie davon, die mir mein Anwalt besorgt hat. Die habe ich gelesen, Blatt für Blatt. Und nicht einmal, 20-mal, 30-mal. Damals konnte ich ja noch gucken. Und in der Zelle hatte ich ja auch Zeit genug. Ich weiß Bescheid. Sehe heute noch jedes Wort vor mir. Und sie kam überhaupt nirgends vor, an keiner Stelle. Es gibt viel handschriftlich gekritzelten Kram in so einer Akte, auf den Sie wahrscheinlich nicht geachtet haben. Also ich... Nein, sagen Sie nichts. Ich weiß, dass es so war. Es müsste Ihnen nämlich ein handschriftlicher Fehlvermerk aufgefallen sein. Fehlvermerk? Der Fehlvermerk zeigte an, dass ein Aktenblatt ausgeheftet und zu den Handakten der Staatsanwaltschaft genommen worden war. Ja, das ist ja unwahr. Machen Sie sich nur lustig. Es ging uns allen wesentlich besser, wenn dieses Blatt in der Akte geblieben wäre. Es enthielt nämlich die Quintessenz meiner kurzen, aber segensreichen Tätigkeit in Ihrer Sache. Ich hatte darauf verfügt, kein Haftbefehl, da kein dringender Tatverdacht. Kein Haftbefehl? Ja. Meinen Sie im Ernst, dass mir das letztendlich was genützt hätte? Naja, ich wäre vielleicht ein paar Tage länger draußen geblieben, aber dann... Dann wäre alles genauso gelaufen, wie es gelaufen ist. Nein, eben nicht. In Ihrem Fall nicht. Da bin ich mir vollkommen sicher. Hören Sie zu. Es ging Ihnen doch damals darum, unter allen Umständen wieder rauszukommen. Wenigstens bis zur Hauptverhandlung. Sie hatten ganz einfach Angst, Ihre Geschäfte würden schieflaufen, wenn Sie nicht noch Gelegenheit hätten, das ein oder andere zu regeln. Diese Sorge war zwar, wie sich inzwischen herausgestellt hat, unbegründet. Frau Weinberg hat ja Ihre Interessen während Ihrer Haft hervorragend vertreten. Rosa, ja, ausgerechnet Rosa! Chef! Ja, ja, also, okay. Wie bitte? Na, wenn nicht, dann nicht. Damals wollten Sie also unter allen Umständen wieder raus. Sie ließen Ihren Verteidiger Haftbeschwerde einlegen und als Ihnen das Landgericht was hustete, weitere Haftbeschwerde zum Oberlandesgericht. Aber der Strafsenat tat Ihnen den Gefallen auch nicht. Und damit war Ihr Schicksal praktisch besiegelt. Welches nachgeordnete Gericht riskiert schon einen Freispruch, wenn das Obergericht dringenden Tatverdacht bejaht hat? Ja, das sagen Sie. Mein Anwalt hat mir ganz was anderes erzählt. Wissen Sie, Ihr damaliger Verteidiger... Ach, jetzt fangen Sie bloß noch an, Ihren Kollegen schlecht zu machen. Wenn ich was nicht leiden kann, dann ist es das. Ich wollte ja nur... Ach, hören Sie doch auf, das führt doch alles zu nichts. Ich bin's leid, mir Ihr albernes Gelaber anzuhören. Sagen Sie mir, wo Wellmann ist, und ich bin hier in einer Minute draußen. Okay, ich komme dann morgen Sie im Knast besuchen. Schluss jetzt! Ende aus! Ich habe Sie gefragt, wo Wellmann ist. Sie haben gesagt, Sie servieren ihn mir hier auf dem Silbertablett. Das habe ich nie gesagt. Das ist Ihre eigene Formulierung. Sie halten jetzt gefälligst Ihr ungewaschenes Maul oder ich lasse Ihnen die Fresse polieren, bis Sie nicht mehr wissen, ob Sie Männchen oder Weibchen sind. Verstanden? Was meinst du, Lutz? Hast du nicht mal Lust, unserem Freund hier zu zeigen, was eigentlich Sache ist? Sie kennen mich doch, Chef. Und soll es denn losgehen? Geht's sofort? Nee. Warte noch. Warte noch einen Moment. Auf eine Minute kommt es ja jetzt auch nicht mehr an. Ich will ihm noch eine allerletzte Chance geben. Also, wo ist Wellmann? Da müssen Sie schon Frau Weinberg fragen. Wieso? Soll das ärztliche Schweigepflicht sein oder wie das bei Rechtsanwälten sonst heißt? Nein, ich weiß es wirklich nicht. Sie hat es mir nicht gesagt. Aber sie weiß es? Ja. Und da soll ich Ihnen glauben? Ach, glauben Sie doch, was Sie wollen. Ich bin überzeugt davon, dass sie es weiß. Sie hat schließlich auch gewusst, dass er noch lebt. Sehen Sie, jetzt kommen Sie selbst drauf. Okay. Ich werde mir die Sache nochmal durch den Kopf gehen lassen, aber dazu muss ich ein paar Minuten Ruhe haben. Ich würde ja rausgehen, aber für einen Blinden... Verstanden. Ich lasse Sie da mal ein Weilchen allein. Sie können ja im Vorzimmer anrufen, wenn Sie soweit sind. Einfach 7 wählen. So steht es mein Gedächtnis noch nicht. Entschuldigung. Wollen Sie nicht mitkommen, Herr Lutz? Ihr Boss möchte doch allein. Chef? Du bleibst hier. Lutz stört mich nicht. Ich bezahle ihn ja gerade dafür, dass er immer da ist, wenn ich ihn brauche. Als Blinder muss man schon so einen haben. So eine Art Blindenhund, oder was? Lieben Sie Hunde, Herr Lassberg? Was? Was sagen Sie da? Nichts. War nur eine Frage. Lieben Sie Hunde? Von wem hat er das? Hat er das von dir, Lutz? Von wem soll er es denn sonst haben? Von mir nicht. Du kannst nur von Rosa haben. Von Rosa? Bist ja verrückt. Halt, warte mal. Du könntest recht haben. Das plappert doch nicht nur so nach, ohne zu wissen, was dahinter steckt. Was sonst, Chef? Ja, kann sein, kann auch nicht sein. Aber das muss ich genau wissen. Gib mir deine Pistole. Meine Pistole, Chef? Also Tomaten auf den Ohren, komm rüber mit dem Ding. Aber Chef, wenn er... Jotz! Okay, Chef. Da ist er. Chef, was machen Sie denn da? Warum nehmen Sie denn die Patronen raus? Nicht so viel. Sammeln Sie lieber auf und legen Sie einen Aschenbecher. Ach, im Lauf war also auch eine, durchgeladen. Du bist ziemlich vorsichtig, was, Lutz? Chef, ich hab die Verantwortung. Ja, geschenkt. Hast du außer Verantwortung vielleicht auch noch Reservemagazine? Zwei. Raus damit. Na los, wird's bald. Chef, ich verstehe wirklich nicht... Menschenskind, wofür bezahle ich dich, du Arsch? Fürs Rumquatschen vielleicht? Nicht auf dem Tisch. Was soll denn das da, Mensch? Hier, mir in der Hand. So. Und jetzt die Patronen. Und versuch nicht, eine wegzuschummeln. 9 Stück waren es mit der im Lauf. Ich habe sie gezählt. Und ich habe prima entwickelte Gefühlsnerven. Gut, so, hier. Jetzt kannst du deinen Ballermann wieder haben. Aber Chef, was soll ich denn mit einer leeren Pistole? Hast du vielleicht schon mal was von Bankraub mit Spielzeugpistolen gehört, hä? Ja, aber... Nicht aber. Eine Spielzeugpistole ist für uns nicht drin. Dazu ist der Kerl viel zu gerieben. Und er kriegt sie auch viel zu nah zu sehen. Aber das hier, das erfüllt für uns genau denselben Zweck. Er kriegt eine Mordsangst. Aber es kann auf gar keinen Fall was passieren. Sie wollen ihn also unter Druck setzen? Natürlich. Sonst kriege ich nie aus ihm raus, was ich von ihm wissen will. So, und jetzt rufen an und sag ihm, er kann kommen. Moment mal, hast du den Püster wieder weggesteckt? Natürlich, Chef. Ja, lass ihn auch stecken, bis ich es dir sage. So, und jetzt kannst du ihn anrufen. Ja, Schätzchen. Wir können diesem Rechtsverdreher sagen, er kann wieder reinkommen. Na gut. Ja? Wie gesagt, er musste mal eben... Meinen Sie das weg? Der? Also wenn ich mir mal eins keine Sorge mache, dann darum. Überleg doch mal, Lutz. Wer will denn was von wem? Sie etwa nicht von ihm? Wenn du an Wellmann denkst. Ja. Ist doch letztlich Lebenssache. Ich sterb doch nicht davon, dass ich den nicht kriege. Und er nicht davon, dass er Rosa nicht rausbockt. Oh, Lutz. Hast du eventuell schon mal was von Psychologie gehört? Nee, natürlich nicht. Sonst könntest du gar nicht so ein Sums daher reden. Er kommt, verlass dich drauf. Er kommt. Na? Mir ist ausgerichtet worden, Sie wären soweit. Ja, stimmt, Aufwand. Kommen Sie mal immer rennen ins Vergnügen mit die jungen Pferde. Ich hoffe, Sie haben mir das nicht übel genommen eben, dass ich ein bisschen grob geworden bin. Aber kein Gedanke. Da bin ich Schlimmeres gewohnt. Na, sehr erfreulich. Sehr, sehr erfreulich sogar. Na, ist ja alles klar. Also gut, schießen Sie los. Ich? Ich habe Ihnen doch schon gesagt, dass ich nicht weiß, wo Wellmann sich versteckt hält. Wer spricht von Wellmann? Was ich wissen will, ist, wie ernst ich Ihre Drohung nehmen muss, mich morgen in den Knast zu bringen. Bis jetzt bin ich nämlich immer noch der Meinung, Sie bluffen. Sie stellen einfach die Behauptung in den Raum dieser Generalstaatsanwalt... Wie hieß er noch? Hartmann. Ja, also dieser Hartmann... Hätte es zu verantworten gehabt, dass ich unschuldig verurteilt worden bin. Und Sie könnten das beweisen. Und auch beweisen, dass ich davon gewusst habe. Ich und kein anderer. Langer Rede, kurzer Sinn, ich wäre der Einzige, der ein Motiv hatte, ihn umzulegen. Und weil ich selber nicht konnte, von wegen meiner Blindheit, hätte ich Rosa, also Frau Weinberg, richtig? Als Ihr Werkzeug benutzt, genau. Gut. Oder vielmehr nicht gut. Und dann erzählen Sie einen langen Scheiß. Aber alles, was dabei rauskommt, ist, dass Sie was mit meiner Verhaftung zu tun hatten. Von diesem Hartmann, so hieß er doch, oder? Kein Wort. Kein Wort bis jetzt von dem. Ich war gerade dabei, es Ihnen zu erklären, als Sie... Naja, lassen wir das. Ich soll also damit fortfahren. Ja, was sage ich denn die ganze Zeit? Aber wenn es geht, ein bisschen komprimiert, nicht so ausführlich wie eben. Sie haben gut reden. Die Dinge sind ein bisschen kompliziert. Wie soll man da... Aber warten Sie. Ich glaube, ich hab's. Ich werde Ihnen einfach die Zeugenaussage vortragen, die ich morgen zu machen gedenke. Sie können ja, wenn Sie wollen, den Vorsitzenden mimen und Fragen stellen, wenn Ihnen was unklar ist. Da ich den Vorsitzenden? Na, nicht schlecht. Na, nicht schlecht. Mache ich einen Vorsitzenden. Und Lutz, du einen Staatsanwalt. Ein Staatsanwalt, Chef? Ja, ist doch nicht schwer. Da brauchst du aber stumm rumsitzen und blöde gucken. Also los, fangen wir gleich an. Rufen Sie bitte den nächsten Zeugen rein. Und das ist, jetzt müssen Sie sich vorstellen, dass ich in Akten blätter. Das ist der Zeuge Rechtsanwalt Heuner. Nehmen Sie bitte hinterm Tisch Platz, Herr Zeuge. Und wenn Sie dann bitte mal mit Ihren eigenen Worten schildern würden, wie... Ja, gern. Vor ungefähr 9 Jahren verschwand ein gewisser Wellmann, spurlos. Kriminalpolizei hatte, oder ich sollte vielleicht besser sagen, bestimmte einzelne Kriminalbeamte hatten den für heute, ja für einen späteren Zeitpunkt vorgeladenen Siegfried Lassberg in Verdacht, Wellmann ermordet zu haben. Ich, Herr Vorsitzender, war damals Staatsanwalt bei der hiesigen Behörde. Ich erinnere mich dunkel. Ja, ein älterer, erfahrener Beamter der Mordkommission, Kriminalhauptmeister Gessner, steht übrigens draußen, kann meine Angaben jederzeit auch unter Eid bestätigen. Also Kriminalhauptmeister Gessner überbrachte mir die Akte Wellmann mit der Bitte, gegen Lassberg Haftbefehl wegen Mordverdacht zu beantragen. Ich las mir die Sache durch und erklärte Gessner, meiner Meinung nach liege dringender Tatverdacht, der ja nach der Strafprozessordnung die wichtigste Voraussetzung für einen Haftbefehl ist, nicht vor. So, und warum nicht, Herr Zeuge? Ja, ganz einfach. Weil man für einen dringenden, ja sogar für einen einfachen Tatverdacht auf Mord zuallererst mal eine Leiche braucht. Über vieles andere kann man reden. Aber nicht über das Beweisstück dafür, dass die Tat überhaupt begangen worden ist. Dieses Beweisstück ist bei einem Mord nun mal die Leiche. Die Leiche war nicht gefunden worden. Sie ist es bis heute noch nicht. Ja, wem sagen Sie das? Jeder halbwegs vernünftige Mensch sieht das sofort ein. Auch Kriminalhauptmeister Gessner sagte sofort, er hätte von Anfang an genauso gedacht wie ich. Aber der Alte hätte verrückt gespielt. So hätte er nicht anders gekonnt. Wen meint er mit dem Alten? Ja, das wusste ich damals auch nicht. Ich machte mir auch gar keine Gedanken darüber, sondern gab Gessner die Akte mit einer Verfügung zurück, in der ich es ablehnte, Antrag auf Haftbefehl zu stellen. Und die Kripo ersuchte, zunächst weiter zu ermitteln. Gessner verabschiedete sich und ich vergaß die ganze Sache. Leider nicht für lange, denn ein paar Tage später wurde ich zu Hartmann zitiert. Zu dem Herrn Generalstaatsanwalt, um dessen Ermordung es in diesem Verfahren geht? Richtig. Nur, dass er damals noch nicht Generalstaatsanwalt war, sondern mein unmittelbarer Vorgesetzter, und zwar bei der hiesigen Behörde. Also Hartmann machte mir schwere Vorwürfe. Ich hätte den Antrag auf Haftbefehl zu Unrecht abgelehnt. Ich war wie vor den Kopf geschlagen und erkundigte mich mit der gebotenen Vorsicht, ob er denn die Akten gelesen habe. Worauf mir Hartmann mit entwaffnender Offenheit erwiderte, er kenne die Einzelheiten des Falles nicht, habe aber mit einem leitenden Herrn der Polizei gesprochen und sei danach sicher, dass ich einen gravierenden Fehler gemacht hätte, der das gute Verhältnis zwischen Staatsanwaltschaft und Polizei auf das Schwerste belastet. Ich bekäme die Akte Wellmann noch einmal zurück und hätte dann Gelegenheit, meinen Fehler wieder auszubügeln. Ich wollte argumentieren, meine Gründe für die getroffene Entscheidung darlegen, aber Hartmann winkte ab, er habe Wichtigeres zu tun, als sich mit Detailfragen einzelner Ermittlungsverfahren auseinanderzusetzen. Tja, da stand ich nun. Im Bewusstsein, das Recht auf meiner Seite zu haben, blieb ich stur, änderte meine Entscheidung nicht. Aber es half mir nichts. Also ich will Sie mit den Einzelheiten des beschämenden Hickhacks, das dann erfolgte, verschonen. Es endete damit, dass mir die Sachbearbeitung entzogen und einem Kollegen übertragen wurde, der alles mitzumachen bereit war, was man von ihm verlangte. Das war für mich der letzte Anstoß, den Dienst bei der Staatsanwaltschaft, der mir schon vorher aus vielen Gründen suspekt geworden war, nun umgehend zu quittieren. Wieso? Nur deswegen? War das nicht gewissermaßen eine Überreaktion? Ich bitte Sie, Herr Vorsitzender, wenn man als Staatsanwalt eines schönen Tages feststellen muss, dass es bei der Staatsanwaltschaft, der angeblich objektivsten Behörde der Welt, Chefetagen gibt, auf denen nach Recht und Gesetz nicht nur nicht entschieden, sondern nicht mal mehr gefragt wird. Das geht zu weit, das geht entschieden zu weit. Herr Vorsitzender, ich muss Sie bitten, den Zeugen mit der gebührenden Schärfe zur Ordnung zu rufen. Lutz, ich... Also, ach, du markierst ja den Staatsanwalt, das hätte ich beinahe vergessen. Herr Zeuge, würden Sie Ihre Äußerung bitte zurücknehmen? Warum? Wie würden Sie es denn nennen, Herr Vorsitzender, wenn ein Staatsanwalt, noch dazu ein Hochkarätiger, ohne Kenntnis des Sachverhalts eine Entscheidung trifft? Wie würden Sie es nennen, wenn er sich sogar ausdrücklich weigert, den Sachverhalt zur Kenntnis zu nehmen? Wie würden Sie es nennen, wenn er gegen den uralten juristischen Grundsatz verstößt, beide Seiten anzuhören und nicht nur einen? Bestehen Sie auf einer Entschuldigung, Herr Staatsanwalt? Nee, danke. Aha. Herr Zeuge? Naja, vielleicht bin ich wirklich ein bisschen zu weit gegangen. Ich wollte den verstorbenen Generalstaatsanwalt Hartmann nicht persönlich angreifen. Mir ist ja immer klar gewesen, dass er eine ausgesprochene Führungskraft war und deswegen in Bahnen dachte, die unsereins einfach nicht nachzuvollziehen vermag. Mir kommt es nur auf eins an. Für einen Außenstehenden, zum Beispiel für den Zeugen Lassberg, den Sie, meine Damen und Herren Richter, gleich hören werden, musste es so aussehen, als handle der spätere Generalstaatsanwalt Hartmann aus purer Niedertracht. Vorausgesetzt, dass Lassberg überhaupt was davon wusste. Gut, Lott, sehr gut. Na, was nun, Sie Halbschlauer. Der Gang der Ereignisse spricht doch für sich selbst. Lassberg wird zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilt, unschuldig. Nachdem er fast 7 Jahre verbüßt hat, beginnt seine Sehkraft nachzulassen. Folge einer von einem ebenso gleichgültigen wie voreingenommenen Vollzugsarzt nicht erkannten Diabetes. Justiz handelt mit einer für sie ganz untypischen Schnelligkeit, nach einem für sie mehr als typischen Rezept. Lassberg wird begnadigt, bevor er völlig erblindet, sodass sich ein Zusammenhang zwischen Strafvollzug und Erblindung jederzeit bestreiten lässt. Keine 3 Monate nach seiner Entlassung steht Lassberg in totaler und endgültiger Finsternis. Können Sie sich vorstellen, in welcher seelischen Verfassung sich der Mann befunden haben muss? Hören Sie auf, Mensch, hören Sie auf. Aber es kommt noch Ärger. Finanziell geht es Lassberg zwar ausgezeichnet, denn seine langjährige Verlobte, die angeklagte Frau Weinberg, hat ihm den größeren Teil seines Vermögens und seiner Einkünfte über die Haftzeit hinübergerettet. Ja, ausgerechnet Rosa. Sie hören es selbst, er ist nicht gut, auf Sie zu sprechen. Er misstraut ihr, hat ihr vom Tage seiner Festnahme an misstraut. Für ihn stand und steht unwiderleglich fest, Frau Weinberg hat ihn von Anfang seiner Haftzeit an betrogen. Und zwar nicht nur sexuell, sondern auch finanziell. Eine Frau kann seiner Meinung nach gar nicht anders. Und so kommt Lassberg die überwältigende Idee, den Mann, der ihm das größte Unrecht seines Lebens angetan hatte, durch die Frau, die ihm das zweitgrößte angetan hatte, aus dem Wege räumen zu lassen. Und diese Frau dann durch die Justiz. 3 Fliegen mit einer Klappe. Er brauchte nur ein Interview mit Generalstaatsanwalt Hartmann zu arrangieren und das Stichwort »Lieben Sie Hunde« auszusprechen und schon würde Frau Weinberg für ihn den Abzug durchziehen, würde seinen Mord begehen, auf 2-3 Meter konnte sogar eine Frau nicht daneben treffen, würde an seiner Stelle dafür zur Verantwortung gezogen werden. Und das wollen Sie also alles morgen dem Gericht erzählen, bevor ich meine Aussage mache? Und Sie rechnen damit, dass ich dann als Anstifter zu dem Mord verhaftet werde? Nein, nicht als Anstifter. Als mittelbarer Täter. Meinetwegen, als was Sie wollen. Also damit rechnen Sie also? Nein. Was? Das haben Sie in Hau? Warum wollen Sie denn dann dem Gericht den ganzen Scheiß erzählen? Das will ich ja gar nicht. Und wenn ich wollte, ich könnte es nicht. Jetzt wird der Hund in der Pfanne verrückt. Lutz, was sagst du dazu? Erstens hätte mich kein Gericht irgendwas über die damaligen Vorgänge bei der Staatsanwaltschaft erzählen lassen, ohne mich nach meiner Aussageerlaubnis zu fragen. Aussageerlaubnis? Ja. Die würde ich auch heute noch brauchen, obwohl ich schon seit Olems Zeiten kein Beamter mehr bin und ich bekäme sie natürlich niemals. Zweitens würde mir kein Gericht erlauben, in der Weise, in der ich es eben getan habe, ständig aus der Rolle des Zeugen, wie des plädierenden Verteidigers hinüber und wieder zurückzuwechseln. Und drittens... Drittens... Und Schnauze habe ich gesagt. Also Sie haben mir also die ganze Zeit bloß Theater vorgestellt. Natürlich. Und wenn Sie nicht so ein unglaublicher Dummkopf wären... Ich warne Sie. Ich sag's Ihnen, ich warne Sie. Was wollen Sie also wirklich? Ich habe von Anfang an gespürt, dass Sie was ganz anderes wollen. Was wollen Sie also? Los, raus mit der Sprache, was wollen Sie? Glauben Sie, das würde ich einem Idioten wie Ihnen auf die Nase binden? Einem Idioten, Lutz, der... Los, zeig ihm die Pistole! Hast du durchgeladen? So, und jetzt marschierst du zu ihm hin und drückst ihm das Ding in den Bauch. Genau dahin, wo es am meisten wehtut, wenn der Schuss losgeht. Du weißt schon. Was soll denn das? Sind Sie verrückt geworden? Gut so, Lutz. Und jetzt zieh den Hammer zurück. Sind Sie wahnsinnig? Also los! Kommen Sie endlich rüber mit Ihrem großen Plan, Lutz. Los, drücken Sie die Kanone noch ein bisschen fester in den Bauch. Ich sag Ihnen ja schon alles. Ich sag's. Lutz hat mir alles erzählt. Was? Stimmt, Chef. Hab ich. Was? Lutz? Du? Ja, das hättest du nicht gedacht, Lutz, was? Dass dein Chef auch eine Pistole bei sich hat. Jetzt kriegst du es mit der Angst, Lutz, was? Weil du am besten weißt, dass ich damit nicht nur schießen, sondern auch treffen kann. Chef, das ist nicht fair. Meine Pistole ist nicht geladen. Was meinst du wohl, warum ich die Patronen rausgenommen habe? Weil ich gespürt habe, dass da was faul ist. Und zwar auch mit dir, Lutz. Ich habe zwar nicht genau gewusst, was, aber mein Achtersinn hat mir nämlich gesagt, es ist besser, wenn der Lutz keine Patrone in seiner Kanone hat. Chef, ich... Halt die Klappe, Lutz, das Spiel ist aus, das weißt du genau. Und jetzt sag mir eins, Lutz. Liebst du Hunde? Lieben Sie Hunde? Nein, Chef, nein! Das können Sie nicht machen, Chef! Ich... Sie haben ihn umgebracht, Lassberg. Kopfschuss. Exakt zwischen die Augen. Genau wie bei Hartmann. Ja, und ich werde genauso damit durchkommen wie bei dem. Sie werden gar nicht erst versuchen, jemandem zu erzählen, ich hätte geschossen. Genauso wenig wie Rosa das versucht hat, weil sie nämlich wie Rosa genau wissen, dass ihnen das niemand abkaufen wird, dass ein Blinder auf ein paar Meter nach Gehör schießen kann. Ich fürchte, Sie haben recht. Es wird genauso gehen wie im Fall Hartmann. So stellen Sie sich das doch vor, oder? Barbara, das Mädchen aus dem Vorzimmer, wird aussagen, dass nur Sie oder ich als Täter in Betracht kommen. So stellen Sie sich das doch vor. Ja, so stelle ich mir das vor. Sagen Sie ihm doch mal, was Sie davon halten, Lutz. Geben Sie es auf, Herr Lassberg. Sie haben verloren. Lutz. Lutz, du bist nicht. Nein, Herr Lassberg, bin nicht tot. Habe ich etwa dich getroffen? Schon. Aber wir haben uns gedacht... Wer wir? Herr Rechtsanwalt Heuner und ich. Schweine! Wir haben uns also gedacht, dass Sie Ihre Waffe mitbringen würden. Da habe ich die scharfen Patronen rausgenommen und das Ding mit der Übungsmunition geladen. Der mit den Farbmarkierungsfropfen, mit der Sie immer an mir geübt haben. Du hast dich immer beklagt, die Dinger tun weh. Ich musste dir einen Fechter anzukaufen, dass du es nicht so spürst. Heute hast du den nicht an, das habe ich vorhin gespürt. Ich weiß ja inzwischen, dass Sie meinen Kopf treffen. Ich brauchte nur noch die Maske, die lag hier bereit. Ich habe sie im letzten Moment hochgenommen. Das ist also der Dank dafür, dass ich... Pfui, Deibel. So was würde ich nicht sagen, Chef. Ich bin Ihnen immer treu ergeben gewesen, bis ich gemerkt habe, was für ein gemeines Spiel Sie mit Frau Weinberg getrieben haben. Es gibt Grenzen, Chef. Es gibt einfach Grenzen. Dann bist du also auch einer von den Lumpen gewesen, mit denen Rosa in den Betten gekrochen ist, während ich hilflos im Knast... Chef! Zwecklos. Er kann nicht anders denken. Kann ich jetzt reinkommen? Aber natürlich, liebes Kind. Natürlich. Haben Sie alles mitbekommen? Mitbekommen? Wieso mitbekommen? Wanzen. Versteckte Mikrofone, falls Sie zufällig schon mal was davon gehört haben. Diese verdammten Weiber. Weiber sind neugierig. Warum fragen Sie eigentlich jedes Mal, lieben Sie Hunde, ehe Sie schießen? Das Schwein hat meinen Hund überfahren. Wer? Generalstaatsanwalt Hartmann. War das der wirkliche Grund, warum Sie ihn erschossen haben? Waren Sie das, die Polizei gerufen hat? Natürlich. Ich sage überhaupt nichts mehr. Ich sage keinen Ton mehr. Das war das WDR-Kriminalhörspiel bei Goldmann Primo.